Rumbling Improv World News. Herzlich willkommen zu Folge 35 der Impro World News oder der internationalen Weltneuigkeiten zum Thema Improvisationstheater. Und wieder dabei in Neukölln, Makro Makrone. Ich grüße dich. Hallo. Ja, es ist mir eine Freude, auch dich zu hören, lieber Thomas aus Weißen See. Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, nach einem guten Monat wieder an die Apparate zu kommen. Aber es war auch ein voller Monat. Viel Impro ist gelaufen, viel passiert. Vor allem Potsdamer Impro-Festival hat mich aufgehalten, hier zu sein. Was hat dich aufgehalten? Impro-Workshops und mehrere Wochen, wo ich 7 Tage eine Impro oder Theater hatte. Also schon knackig. Ist ja furchtbar. Und da es um ja beim Impro nie auslernen geht, haben wir heute auch ein passendes erstes Hauptthema, und zwar eine Webseite, die den Namen trägt Learning Improv. Genau, eine englischsprachige Seite. Und die kommt auf den ersten Blick sehr übersichtlich daher und hat halt so ein paar Strukturelemente und eine schöne Einleitung und wärmende Worte. Und in den einzelnen Tabs da oben verbirgt sich einmal das über den Blog und dann verschiedene Impro-Ecken, also Warm-up. Dann Übungen, dann Games, Langformate, Vorgaben und ja, Random. Und das war es, glaube ich, schon. Und Problems, weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht hingeguckt, was da ist. Jedenfalls finde ich den, also wenn man mal von dem etwas schlimmen Header-Bild absieht, relativ sympathisch gemacht. Was ich ganz schön fand, er ist halt doch ein bisschen begrenzt, also er ist nicht so umfänglich, und ich glaube, dass es wirklich zum Einsteigen ganz gut ist. Also er ist auf Englisch, das sollte man vielleicht nochmal sagen, die Webseite ist auf Englisch, aber sie ist sehr gut strukturiert und man weiß auch, wo man anfangen sollte. Man fängt eben mit den Warm-ups an, danach geht man zu den Exercises und dann eben Handles, Longform, bis hin man dann am Ende sozusagen auf Problems klicken kann und schauen kann, okay, was habe ich denn für ein Problem? Zum Beispiel Accepting wäre hier ein Problem. Dann kann ich da wieder draufklicken und dann wird hier kurz erklärt, tatsächlich nur ein paar Zeilen, was es damit auf sich hat, was es bedeutet, worum es da geht, warum das wichtig ist. Und dann werden mir Übungen vorgeschlagen, in denen ich das wieder sozusagen beheben kann und bin wieder von angekommen. Es ist also tatsächlich, nutzt eben auch diese Verlinkung sehr schön, wie ich finde. Genau, sie benutzt sie aber so, dass man nie das Gefühl hat, man ist jetzt irgendwie komplett verloren und weiß überhaupt nicht mehr, wo man her oder hinkommt, sondern es funktioniert einfach stringent. Es gibt diese einzelnen Container, die stehen nebeneinander und die kann man sich halt durchgucken und finde das unaufgeregt und deswegen sehr angenehm. Was ich noch sehr, sehr, sehr schön fand, war beim ersten Durchklicken, was für mich so ein Aha-Moment war, war so ein bisschen, es gibt immer die Beschreibung dieser Übung, also ich kann ja mal hier so eine Übung aufklicken, ich klicke mal, was kennen wir denn alle, was ist denn schön, keine Ahnung. Ich bin gerade bei Alien Tiger Cow. Warm-ups, ja? Genau, unter Warm-ups, da ist halt zu Anfang nochmal die Synchronyme, also es gibt ja meistens mehrere Namen für ein Game und eine kurze Einleitung, dann eine Beschreibung und dann ein YouTube-Video, wo das gerade gespielt wird. Und spätestens dann hat man einfach das auch verstanden. Und was ich auch, also diese. Das ist cool. Genau, diese Synonyme fand ich echt toll, also zu sagen, ja, nennen andere Leute anders, da geht es sicherlich noch mehr, aber das ist ein wichtiger Aspekt. Und was ich auch schön finde, ist unter der Überschrift Gimmicks und Variations, also auch da nochmal so ein paar Möglichkeiten zu zeigen, was könnte man noch machen und so. Also auch zu zeigen, dass diese Übungen eben nicht fest sind oder monolithisch, sondern dass die einfach benutzt, verändert, variiert werden können. Und das finde ich sehr, auch zum Anfang her sehr gut, weil es sind eben Sachen, die einem helfen sollen, bestimmte Dinge zu lernen und bestimmte Sachen einfach zu entwickeln und auszubilden. Genau. Und unten ist dann halt immer noch ein Kommentfeld. Das Ding kommt einfach aus einer WordPress-Seite und ja, nutzt halt da die Möglichkeiten, die das hat. Allerdings gibt es, glaube ich, so gut wie nirgends Kommentare. Ich glaube, das ist aber so ein Thema, was alle Impro-Blogs so ein bisschen mit sich rumtragen. Und es gibt wenige, wo das mit den Kommentieren gut funktioniert. Trotzdem, wenn man mal in der About-Session unter Kudos nachliest, da sind so Grußworte von überall aus der Welt zu diesem Blog und man merkt, dass die echt geliebt werden, weil da sind auch Sachen bei aus Südafrika, Pakistan, aus dem Knast irgendwo. Also super, super tolles Feedback, was sie dann offensichtlich noch per Mail oder wie auch immer bekommen. Und zu Recht. Ja, und dieses Sie, ich würde sagen, er, das ist soweit. Das ist ein Er, genau, das ist eine Einzelperson. Das ist eine Einzelperson und dafür ist es Wahnsinnsarbeit, die er hier geleistet hat. Also auch nochmal Hut ab. Und wenn ich das richtig verstanden habe, so in der Geschichten-Ecke so ein bisschen, es kommt eben auch schon aus den Freenet-Zeiten, also ist schon sehr lange da und finde ich eine sehr hilfreiche Zusammenstellung, kann man eigentlich nur Danke sagen. Ich habe so ein bisschen den Flatter-Knopf vermisst, ich hätte da gerne mal irgendwo drauf geklickt und gesagt Dankeschön, finde ich toll. Also wirklich auch unaufgeregt und was ich spannend fand, war auch eine ziemlich präsente Longform-Ecke, also wirklich zu sagen, es gibt diese Games, die könnt ihr spielen, kein Problem, aber gleichberechtigt daneben stehen eben die Langformen und spannende Sachen dabei, also zum Beispiel, Waterloo Ballet, sehr, sehr schönes Musikformat, so beim Durchklicken, also dass man zum Beispiel als Vorgabe aus dem Publikum zum Beispiel Noten ziehen lässt aus einer Kiste und der Musiker daraus ein Thema entwickelt und daraus sich dann Szenen entwickeln und die dann zu einem Musical-Beginn zusammen entwickelt werden, ungefähr. Und dann steht dann used in the musical are used in the 45-minute musical. Also das ist halt einfach 45 Minuten gehen soll. Punkt. So. Gimmicks, keine Variationen, keine und wer auf wen es zurückgeht. Und dann werden hier noch ein paar Namen genannt und dann war's das. Ja, also bei mir ist es halt so, ich habe halt natürlich gleich mal auf den Herald geklickt. Der ist dann wiederum sehr mäßig beschrieben. Also da kann sich bei mir nicht so richtig Begeisterung über den Artikel einstellen, hab da aber, glaube ich, auch so eine spezielle Brille drauf. Trotzdem sind, glaube ich, relativ wenig Langformen, also eher 10, 12 in der Richtung. Bei Warm-ups sind es so 25, bei Übungen und Games sind es eher in die Richtung 50 oder mehr. Dementsprechend, muss man halt gucken, wo man interessante Sachen findet. Wie überall mit einem kritischen Blick drauf gucken, ist einfach angesagt, aber hier sind tolle Sachen bei. Ich denke ja, du solltest zu der Herald, zu dem Herald-Artikel einfach mal deine Grafik verlinken, die du gemacht hast. Also habe ich ja gar nicht. Zum Herald, die Grafik steht noch aus. Also ich habe ja mal für den Armando eine gemacht. Stimmt. Die Herald-Grafik schwirrt bei mir seit 2 Monaten im Kopf rum und ich habe noch nicht eine finale Idee, wie ich die Komplexität darstelle. die es da geben kann. Also vielleicht gibt es da auch, das kann man das nicht in einer Grafik abfangen alles. Zumindest, was ich da so an interessanten Dingen sehe. Deswegen, also das ist auch ein echt tricky Format zu beschreiben. Ja, deswegen finde ich es okay, einfach zu sagen, hier gibt es Ansatzpunkte und dass man natürlich immer überall tiefer reingehen könnte. Man könnte hier auch nochmal so ein bisschen, es könnte noch eine Spalte geben, sowas wie Stolperfallen oder Gefahren sozusagen, Klippen. Das hilft vor allem bei bestimmten Games und Übungen zu sagen, ja, hier gibt es die Falle, dass die Leute das Game eben lösen. Es gibt ja manchmal Regeln, die man so auslegen kann oder so in Konstellation bringen kann, dass sie eben nicht mehr, dass das Spiel nicht mehr funktioniert. Da kann man natürlich auch sagen, ja, vielleicht ist es sogar etwas, was man lernen sollte. Ich erkläre das immer gerne an Fangspielen, zu sagen, man kann ein Fangspiel ganz einfach besiegen, indem man nicht wegläuft. Ja, oder nicht hinterher. Aber dann spielen wir nicht mehr. Und wenn wir Impro machen, wollen wir halt spielen. Deswegen kann ich auch Fangspiele machen, die eigentlich lösbar sind. Also es gibt mehr Sicherheitsflecken oder Häuschen, als es sozusagen zu fangendes Wild gibt. Dann kann sich natürlich jeder verstecken und dann wird auch nicht mehr gefangen. Aber dann brauchen wir nicht mehr fangen, spielen. Ja? Also ich glaube, genau dieses die Vereinbarung miteinander zu spielen, für ein Fangspiel ist eine ganz wichtige Klippe und da kann man auch viel drüber erklären. Also deswegen bin ich da so ein bisschen, also da könnte man tatsächlich hier noch erweitern oder verbessern, Anführungsstriche. Finde ich auch gut. Also ich hatte auch gerade so einen Artikel über Zettelspiele geschrieben. Da gibt es ganz viele Sachen, so Kleinigkeiten, die dem Spiel als insgesamt Ding einfach nicht gut tun, was aber nicht mit der Erklärung der Regeln zu tun hat, sondern einfach so Sachen, die man vermeiden sollte. Ja, finde ich wichtig, aber ist auch gar nicht der Anspruch hier. Also es wird gut erklärt, wie ich finde. Es wird relativ knackig erklärt. Und ich denke, das ist auch völlig okay. Ich finde auch schön, dass er überall die Möglichkeit gibt, hier so auf Zufall zu klicken. Give me a random exercise zum Beispiel. Das finde ich auch großartig. Ja, absolut. Dass man eben nicht hier sich immer durchwählt und nach Namen aussuchen muss, sondern sagt, mir ist egal, ich will jetzt drei Übungen. Und ich denke, wofür die Seite echt gut ist und man sie sich merken sollte, ist einfach für Leute, die mal schnell ein Training übernehmen müssen oder einen kleinen, also ja, man hat die Aufgabe irgendwie, keine Ahnung, abends seine Gruppe zu unterrichten, was will ich machen? Und da kann man hier so zwei Warm-ups, drei Exercises und dann eben ein Game und schon hat man eine gesamte 2-Stunden-Probe durchorganisiert. Also da kann man sich vielleicht, wenn man es mal schnell gehen muss, mal spontan sein muss, kann man hier mal was zusammenklicken. Finde ich ganz gut. Ja, finde ich, also sehe ich ähnlich. Was quasi fehlt, ist so ein Einstieg in Impro, also so den Grundspirit. Und vielleicht kann man den aber auch in so einen Artikeln gar nicht vernünftig darlegen. Also man muss einfach schon mal die Lust haben und vielleicht auch schon mal was gehört haben darüber und dann kann man hier in die Seite einsteigen. Aber es ist quasi nicht das von einer, ich bin ein weißes Blatt Papier und will sofort alles über Impro lernen. Der erste Schritt fehlt hier. Das stimmt, aber ich denke, das ist auch nicht der Anspruch, sondern der Anspruch ist, ich mag Impro, ich weiß, was ich will das tun, wie lerne ich es? Also ich glaube, an diese Höhe, sozusagen an Erstinfizierte oder wie auch immer man das nennen möchte, richtet sich die Seite so ein bisschen. Deswegen ist es meine Vermutung, fehlt genau das. Weil das habe ich auch gesucht, so dieses Impro-Lernen. Die erste Frage ist natürlich, warum, wofür? Und das fehlt tatsächlich. Sache, dann ansonsten die Ask Fors fand ich auch ganz hübsch. Ja. Da sind einfach tolle Ideen bei. Also dass man das Publikum fragt, what should Microsoft's next killer app be? Or wenn Gott ein Atheist wäre, was würde er dann Religion nennen? Also schon Fragen, wo auch das Publikum vielleicht in Denkprozesse gerät, aber bestimmt auch spannende Antworten daraus kommen. Genau. Was ist der Integral von einem dreieckigen Würfel? Was ist das Beste, was du in deinen Hosen hast? Wie vermeide ich aber hier werden Kommentare halt schön, weil die meisten, also sind auch anklickbare Artikel und in den Artikeln ist dann meist nur die Überschrift drin. Finde aber die Idee schön, also es sind wirklich schöne Fragen dabei, ja. Also es ist wirklich, genau. What's the bad place to take a date? Also da kann man sich vielleicht einiges mal merken, um auch in bestimmten Kontexten, zum Beispiel a name of a new type of PhD, also was wäre ein neuer Doktortitel oder genau, neuer Doktorgrad, Doktor der und das, also solche Sachen sind natürlich wirklich schön, ja, also das ist wirklich nett. Ja, dann noch was extrem nett ist, ist die Lizenz. Das Ganze steht nämlich unter Creative Commons Share-alike-Lizenz, das heißt, ihr dürft das alles tatsächlich benutzen, müsst es nur unter gleichen Bedingungen weitergeben und den Namen nennen, was absolut fair und großartig ist. Und ich fand noch schön die FARC-Seite, weil die meisten Antworten beginnen mit I love you, but I just don't. Ja. Ich habe keine Zeit, aber genau. Ich liebe euch. Genau. Schreibt mir, ich bin gut in E-Mail. Ich habe keine Zeit zu beantworten. Ich liebe euch aber trotzdem. Genau. Also das Wort Love ist wahrscheinlich das meistverwendete auf dieser Internetseite. Was es unglaublich nett macht. Also es ist wirklich sehr auch lustig zu lesen. Also diese ganzen Sachen. Also es ist wirklich genau. Und hat uns gleich auf die nächste Seite, ich mal gucken, fürs nächste Mal muss ich mir das mal merken, die Human Ping Pong Ball, müssen wir uns auch mal anschauen. Also hier auch einen schönen Weiterverweis drin. Und was ich noch nett fand, es gibt hier so eine Frage, Short Form sucks, you jerk. Und er schreibt dann so schön, all improv rocks. Und ich denke, da hat er auch nicht Unrecht. Also es steht hier alles gleichberechtigt nebeneinander und da ist er auch völlig meines Erachtens nach auf der Höhe. Genau, also eine sehr schöne Seite. Klickt euch da mal durch. Das macht Spaß. Gut. Ja. Denke ich, haben wir genug Werbung für gemacht. Aber war schön, die entdeckt zu haben und sich da mal reinzuklicken. Gut, dann kommen wir zu unseren liebsten Kategorien. Du hast ja hier gleich große Änderungen vorgenommen, aber soweit sind wir noch nicht. Hauptthema haben wir abgeschlossen. Kommen wir zum Thema Gemischtes. Wer hat da was gemischt? Ja. Genau, da gibt es erstmal einen Podcast mit der Claudia Hoppe und dem Marco Brüders. Und die beiden unterhalten sich ganz fantastisch über das Thema Impro-News und die Geschichte. Da bist du ja auch so ein bisschen involviert. Ein bisschen? Wie genau. Siehst du denn das, was dein Kollege Marco da oder unser Kollege da so erzählt hat? Na, ich sag mal, wie immer bei mündlich überlieferter Geschichte 99% oder 95% entsprechen schon irgendwie der Wahrheit. Ja. Er hat schon recht mit vielem, was er da sagt. Ich kann das unterschreiben. Ja, der Link ist in den Shownotes, könnt ihr euch anhören, geht etwa eine halbe Stunde, soweit ich mich erinnere. Ich fand den extrem interessant, weil es sowohl Historie wie auch Ziele, Visionen und so weiter so ein bisschen einschließt. Ja, und es ist auch tatsächlich für mich nochmal interessant gewesen, auch da drauf zu hören, weil eins kann man vielleicht mal sagen, morgen haben wir unser vierjähriges Bestehen von Impro News. Ja, herzlichen Glückwunsch, sagen wir dann morgen. Genau, bitte erst morgen am 16.11., heute noch nicht, aber tatsächlich 4 Jahre Impro-News und es ist eine Menge passiert, auf das wir durchaus auch stolz sein können, denke ich. Und da passt dieser Podcast ganz gut. Und ich denke, wir werden ihn im Zuge dessen auch morgen dann veröffentlichen, oder? Hat irgendwie das Sinn. Würde perfekt sein, glaube ich. Genau. Gut. Ja, dann haben wir noch ein zweites Gemischtes. Ja. Da gibt es nämlich eine Webseite, die da heißt improvisedfilmfestival.com, die alle zwei Jahre ein Festival für improvisierte Filme machen wollen, sagen wir mal. Es gab bisher eins vor zwei Jahren. Und die stellen jetzt aktuell die Frage, do you want a Impro Film Festival next year? Was eben dann 2014 meint. Die sitzen in Sydney, soweit ich das rausbekommen konnte, weil leider ihre Contact-Seite kaputt ist. Aber es wäre schön, wenn ihr euch da meldet und sagt, wir wollen sowas auf jeden Fall, denn die Filme sind dann da aufgelistet. Zum Teil können die im Internet auch gesendet werden oder so, je nachdem, wie da so die Lizenzen sind. Und es gibt eine ganze Menge Kategorien. Und vor zwei Jahren, da sind bestimmt 15 Filme oder sowas allein in der Seite mir als erstes ins Auge gesprungen, wo ich dachte, oh holla, so viele gibt's da. Das ist ja interessant. Ja, und da kommt ja jetzt auch in der nächsten Zeit was auf uns zu. Also da sind ja einige Projekte am Laufen. Also von daher, genau. Ja, wir wollen ja ein improvisiertes Filmfestival, nur die Australier müssen es hören. Also geht hin und klickt. Und man kann also da sowohl auf der Webseite wie auch auf Facebook oder auf Twitter oder sowas sagen, ja, machen, machen, machen. Deswegen tut das bitte. Gut. Schauen wir in die Welt. Das Improfest Irland läuft vom 10. Genau. bis zum 17., also noch bis Sonntag. Also wenn ihr jetzt in Irland seid, geht zum Improfilmfest in Irland. Und ja, weißt du noch Headliners? Die Maydays und Impro Boston sind, glaube ich, die Headliners. Ist das erste Festival in Irland und ich glaube, da ist halt gerade so diese super Aufbruchsstimmung mit, ja, wir machen jetzt ein Festival, yeah, yeah, yeah, cool. Go, go, go, so. Und gleich 7 Tage ist eine Ansage, muss man schon sagen. Und auch eine Ansage ist vom 12. bis zum 18.11. die Hell Yes Fest New Orleans und auch ein Festival. Aber Hell Yes klingt ja nun nicht ganz so yes-endig, oder? Finde ich halt schon. Hell Yes! What's a Hell Yes? Das ist schon sehr, also es ist ein sehr begeisterndes Jahr, ein donnerndes. Ist von diesen Megafon-Impro-Leuten, passt deswegen vielleicht auch vom Namen her gut und ist ein reines Show-Format-Festival. Die haben als ankündigenden Slogan 7 Tage, 7 Stages, 7 Millionen Shows. Die 7 Millionen werden sie wahrscheinlich nicht ganz schaffen, aber es sieht nach richtig viel aus. Und ich glaube, es ist halt ganz viel lokal, dass sie halt die lokalen Gruppen da auf die Bühne zerren und vielleicht auch doppelt und dreifach und zusammenspielen. Aber es ist natürlich toll, wenn man sagt, man spielt den ganzen Tag Impro. Kommt zu unserem Festival, spielen, spielen, spielen. Auf jeden Fall für alle interessant. Sowohl für Spieler als auch für Zuschauer. Aber das war's schon in der Welt. Im November ist nicht so viel los. oder gerade aktuell unterwegs. Schauen wir mal. Liegt aber auch daran, dass das eigentlich die beste Quelle, das Improv Resource Center, gerade Datenbankprobleme hat und man da nur so bestimmte Seiten aufrufen kann. Oh, okay. Das ist natürlich keine gute Nachricht. Schauen wir mal aufs Dach der Welt. Wenn schon, denn schon. Du hast die Kategorie Deutschland in Dach umbenannt. Weiß nicht, ob das so ist. Warum, Makro? Oute dich mal. Warum? Weil es gibt natürlich in der Schweiz schon sehr, sehr lange und auch in Österreich schon sehr, sehr lange eine deutschsprachige Impro-Szene und die gehören wie Deutschland ja auch zur Welt, aber ich finde dadurch, dass wir den Fokus ja noch mehr auf die deutschsprachigen Sachen machen, das schöner, das zusammenzuholen. Aber vielleicht sollten wir es einfach deutschsprachig nennen. Aber gut, Dach ist auch nicht schlecht. Dach der Welt. Na, es ist ja der, glaube ich, aktuell gültige Bezeichner dafür. Also das... Ich bin nicht so ganz überzeugt, aber gut. Ich finde es gut. Ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Also unter diesem Dach fand das Improtopia Impro Festival in Emmendingen statt. Und das war auch sehr ambitioniert, gut gestartet und die waren sehr zufrieden, soweit ich das in der Nachberichterstattung lesen konnte. Genau, da war die Steife Brise da und die Gorillas aus Berlin und eine Gruppe aus Karlsruhe und haben da irgendwie 3 Tage Workshops und Shows gemacht. Klang sehr schön. Ja, also ist noch auf der Internetseite einiges zu lesen. So, und jetzt sind wir in Dortmund. Was machen wir denn in Dortmund, Makro? Da ist mir irgendwie, glaube ich, in Facebook so ein Link ins Auge gesprungen, dass die seit 15 Jahren da eine Open Stage haben, jeden zweiten Mittwoch im Monat. Und seit 15 Jahren finde ich dann ja doch schon eine deutliche Ansage. Nun war der gerade jetzt am letzten Mittwoch. Trotzdem, liebe Dortmunder, falls ihr das nicht wisst, da ist die Möglichkeit zu spielen. Und zwar sowohl für schon Spieler, wie auch für Leute, die es zum ersten Mal probieren wollen. Im Café Baum und wie immer findet ihr alle Links in den Schaunotizen in dem angehängten Artikel. So, und jetzt gehen wir nicht mehr nach Deutschland, sondern doch, oder? Wo ist das? Nee, wir gehen jetzt, haben wir halt noch die Schweiz, weil wir sind ja im Dach, also Deutschland, ja. Austria und Schweiz. Ah, jetzt habe ich dich verstanden. Ah. Und da ist noch ein Theatersportmatch morgen zwischen Dramenwahl und den Impronauten in Basel. Also wir kündigen ja möglichst immer Termine an, wo mehr als eine Gruppe beteiligt sind. Deswegen machen wir das hier. Und ja, da kann man 2 Schweizer Gruppen sehen. Dann geht er hin. Kommen wir. Bastard, die 24. Berliner Märchentage, die sind sowieso empfehlenswert. Vom 8. bis 25.11., da liegen wir also gerade mittendrin. Und da gibt es einen Haufen Veranstaltungen und eben auch Improvisiertes. Genau, da gibt es halt zum einen improvisierte Musik, die zu bestimmten Märchen mit dazu beiträgt. Aber es gibt eben auch improvisiertes Theater. Da ist das Bühnenrausch mit 2 oder 3 Märchenshows dabei und die Improvisionäre spielen auch ein Märchen in der Brotfabrik. Und das könnt ihr da alles sehen, wenn ihr da auf den Link klickt und dann nach Impro sucht. Es gibt da leider keine direkten Linkmöglichkeiten. Und dann sind wir, ja, Weihnachten steht voran. Und zwar im Profil des Stegreiftheater. Spielt am 15. November in der evangelischen Weihnachtskirchengemeinde. Das hat mit Weihnachten zwar nicht viel zu tun, aber immerhin tun sie das Improvisationstheater und da könnt ihr mal auf die Homepage klicken. Klick, klick. Genau, also das sind halt alles ein bisschen Termine, die so herausragen aus den sonst schon regelmäßig stattfindenden Shows, die es natürlich auch gibt, sowohl die wöchentlichen wie auch die monatlichen. Ich habe hier noch den Enthusiasten Plus Abschluss Workshop beziehungsweise die Show dann dazu. Im Ratibor Theater findet am Sonntag statt, ich glaube aber schon nachmittags. Trotzdem sind das immer ganz interessante Shows, weil die, glaube ich, schon an Langform schrauben und der ganze Kurs darauf ausgelegt ist, dass sie wirklich eine einzelne Show haben. Es ist also nicht so ein Potpourri aus sehr vielen Gruppen, die ganz wenig Stage-Time haben, sondern ihr seht da mal die oberste Ausbildungsstufe der Gorillas. Auf jeden Fall nicht unempfehlenswert. und dann die Spielunken oder die Spielunken spielen Jungfrau 40 sucht am 23.11. in Daniels Probebühne in Petershagen auf daniels-probebühne.de gemeinsam nicht gemeinsam, sondern ein Dating-Show ist das, ja? Genau. Ist noch im S-Bahn-Ring, also es klingt ja schon wie nicht mehr Berlin, aber es ist ganz, ganz nah dran. Da kann man also hinhoppen, einen schönen Tag auf dem Lande verbringen und abends Impro sehen, wenn ihr das denn wollt. Ich finde es auch ganz spannend, dass auch da jetzt Impro mit auf so eine Bühne kommt. Also das scheint ja eh so ein ganz umtriebiger Laden zu sein, der immer Kultur und Zusammensein zusammen fördert. So, und dann gehen wir ins Ende des Monats. Da folgt das zweite Impro Running Dinner am 30.11., ein Samstag, von Mach's mal anders. Zwei Leute, das ist schon das zweite. Ich habe am ersten teilgenommen. Hast du eigentlich teilgenommen am Impro Running? Nee, ich konnte nicht. Wir hatten da, glaube ich, eine Show an dem Tag zu spielen. Und diesmal kann ich auch nicht, weil ich da in Halle bin beim Festival. Das ist ja furchtbar. Arme Sau. Ich kann auch nicht diesmal am 30.11., denn, und das ist vielleicht auch ein Punkt, der ist nicht mehr ganz Berlin, aber immerhin noch Brandenburg. Mit wir vom Theater eine Probe besuchen, nämlich unsere Kollegen von der Mittwochsgruppe in der Prignitz in Hasenwinkel und werden dort gemeinsam tagsüber workshoppen und abends eine gemeinsame Show spielen. Genau, das wird sicherlich auch sehr interessant. Ach, das klingt auch sehr hübsch. Ja, die sind unglaublich nett und mit denen sich auszutauschen. Also ich war da schon bei einem Workshop dort auch, ist alles sehr rustikal, aber sehr nette Leute und es macht echt Spaß. Also deswegen, die suchen auch immer nach Austausch da. In der Prignitz ist ja dünn besät, aber dünn, aber dankbar, wie es halt immer so ist, ne? Ja, und ist doch toll, wenn man sich da auch trifft, ein bisschen zusammen arbeitet, ein bisschen spielt, dann klingt für mich nach einem runden Tag. Das hoffe ich zumindest, dass es das wird. Gut, dann sind wir hier am Ende angekommen und danken für die Aufmerksamkeit, für die neueste Folge der improvisierten Weltnachrichten, die aber alle wahr sind, und entlassen wir euch in die nächsten schönen Tage mit den berühmten letzten Sätzen von Makro. Wir wünschen euch eine wundervolle improvisierte Woche.